Berlin. Zwei Männer sitzen auf einer Dachterrasse, genießen den lauen Sommerabend. Doch statt im neuen Wohnzimmer noch ein paar Lampen gerade zu rücken oder im Stadtdschungel Vögel zu retten, schwadronieren sie darüber, wie intelligent künstliche Intelligenz wirklich ist. Haha, dass ich nicht lache. Ups, ich lache. Eine Konserva... Covesan... Con... Och! Ein Gespräch, das es nicht braucht. Nicht einmal die Witze am Ende der Folge sind lustig, aber irgendwas ist ja immer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Mein Name ist Stefan und hier ist für euch der Mann, der garantiert schon so heiß auf unseren neuen Podcast ist, wie ich auf das nächste Schnitzel. Hi René. Ja, hallo Stefan, hallo Hallöchen. Da draußen. Na? An den digitalen Empfangsgeräten. Heute zur 169. Ausgabe yes. An diesem wunderschönen 22. Juli 2025. Ja. Und ja, traurige Kunde, heute nicht mit dabei ist Marc, aber ich glaube, wir haben einen Einspieler von ihm. Ich würde einfach mal sagen, what's up. Hallo, ihr grandiosen, klugen, charmanten, einfach durch und durch fantastischen Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Hier spricht Marc. Ja, der Marc. Kein Zweifel, keine KI oder anderer neumodischer Quatsch. Ich kann heute leider nicht bei der Aufnahme dabei sein und das hat mit einer speziellen Mission zu tun. Mehr darf ich offiziell nicht sagen. Nur so viel, es piept viel, die Schwerkraft ist, sagen wir mal, unkonventionell oder nur halb da, so wie die heutige Podcast-Crew. Was genau passiert, darf ich nicht verraten, streng vertraulich. Aber weil es jemand in der Nähe in den Eten, dass ich in den nächsten Tagen gesehen dann sind einen Satelliten mit meinem Gesicht drauf sieht, das ist garantiert ein Zufall. Ich bin bald wieder zurück. Mit Geschichten vielleicht ein bisschen Sternenstaub und garantiert vollzählig. Bis dahin bleibt wundervoll. Euer Marc. Ui. So. Gut. Alles klar, er ist entschuldigt, würde ich mal sagen. Wir können mal drei Versuche machen. Wo ist er? Ist er irgendwie mit Elon Musk ins Weltall geflogen oder? Ich will ja nicht zu viel verraten, das soll er gerne in der nächsten Folge selber erzählen, okay. Aber er hat tatsächlich ja aktuell einen Auftrag, ja. Der ihn in die Welt der Nasen verbannt. Die Welt der Nasen? Aber ich glaube nicht, dass er deswegen heute nicht da ist, aber ist auch egal, soll er uns einfach in der nächsten Folge selber erzählen und damit habt ihr einen Grund beim nächsten Mal wieder einzuschalten. Spätestens jetzt habt ihr einen Grund. Ich glaube, das wird schon ein Knaller sein, warum er nicht da war. Ja? Er will ja nicht die Erwartung zu hoch setzen, aber ich glaube... Nee, deswegen sei vorsichtig, was du jetzt sagst. Ich glaube, das wird richtig der krasse Grund sein, ja. Das wird der Burner. Nicht irgendwas wie RV Fit oder keine Ahnung. Das wird langweiliges doch nicht. Was richtig Krasses sein. Ja. Vielleicht hat er eine Erbse gepflanzt oder so, ich weiß es nicht. Also, mal schön die Nachrichten lesen die nächsten zwei Wochen. Genau. Ich bin neulich Gabelstapler gefahren. Wirklich? Ja, muss den Rest der Fersen nachrichten. Ah ja, okay. Alter Witz. Sehr gut. Sehr gut. Ja, dann Grüße an Marc an der Stelle. Genau. Und wir müssen natürlich noch sagen, wo wir heute sind, weil wir sind mal nicht im James June. Ja, das Wetter ist ja im Moment sehr, sehr unberechenbar. Deswegen. Aber heute ist gut. Ja, ich sage ja, es ist unberechenbar. Ja. Also heute war schon Sintflut und wahrscheinlich ist jetzt Sahara 2.0, aber... Nee, ich finde es super angenehm gerade. Genau, also wir sitzen hier nicht schlecht, muss ich sagen. Wir sitzen auf der Dachterrasse von Stefans Büro. Am Magischen Markt. Ja, sehr schön, sehr angenehm, ja. Vielleicht machen wir die letzten 5 Minuten vom Podcast einfach so und beobachten Sonnenuntergang einfach so ohne Ton. Ja. Ja. Könnt ihr dann zuhören einfach. Das wird noch romantisch hier. Wenn wir ohne Ton sind, genau. Und wir blicken vor uns etwas schräg hoch und sehen... Ja, Stefan, meine Lieblingsszene wurde Stefan seine Lieblingsantenne. Ja. Rot-weiß. Nämlich vom Alexanderturm. Ja, vom Alexanderturm. Genau, der Berliner Fernsehturm. Toll, Mensch, toll. Also, neue Umgebung und passend dazu neues Wohnzimmer für mich. Was für ein mega Übergang. Ja. Du wolltest garantiert gerade fragen, was mein Wohnzimmerprojekt ist. Ja, als ich hier so saß, dachte ich, sag mal, Stefan, hast du eigentlich kein eigenes Wohnzimmer? Genau. Ja, gefühlt ist das ja Wie läuft dein Wohnzimmerprojekt eigentlich? Ah, stark, stark. Stark. Ja. Geht gut voran. Es fehlen noch ein paar Sachen, aber das meiste ist schon da. Neuer Teppich, neue Wandfarbe, neue Couch, Neue Schrankwand. Neukölln. Neukölln, genau. Richtig toll. Jetzt habe ich mir noch einen Tisch bestellt. Muss nochmal 12 Wochen warten. So ist es ja heute. Das ist Wahnsinn, oder? Es ist Wahnsinn. Kann man wenn Sie den auf Bestellung herstellen. Ja, machen Sie ja auch. Der wird extra für mich produziert jetzt. Also wenn dem wirklich so ist, dann finde ich das gut. Weil das ist ja sehr nachhaltig. Ja, es wird nicht einfach auf Halde produziert. Ja. Spart halt Lagerkosten. Ja. Wird einfach, wenn ich sage, hey, ich will den Tisch haben, dann werden die Mitarbeiter alle gerufen und dann wird zusammengeschraubt. Weißt du, was ich dann auch gut finde? Man Nein. fühlt sich nicht genötigt, irgendwie in einem Möbelgeschäft was zu kaufen, nur weil es da ist. Naja, ich hätte mich gefreut. Weil es damit nicht umsonst produziert wurde. Ich hätte mich gefreut, wenn der Tisch da gewesen wäre und ich den gleich mitnehmen könnte. Du, vielleicht erinnerst du dich noch dran, vor vielen, vielen Jahren war das mal so. Da bist du in den Laden gegangen und da war das verfügbar. So ist es. Aber ja. Gut. Ja. Ein gut Ding will Weile haben und ich glaube, Vorfreude ist die schönste Freude, von daher. Ja, eben. Ich freue mich auch auf meine neuen Plissés, die hoffentlich bald da Plissés. Sind. Plissés. Auch ein schönes Wort. Wie schreibt man eigentlich Plissé? Französisch. Das ist Jalousie von unten. Ne, von beiden Richtungen, ne? Ach so, natürlich kannst du sie. Ja, natürlich kannst du sie. Hast du ein Klemm-Plissé? Was habe ich? Ein Klemm-Plissé? Es wird geklemmt wegen Neubauwohnung, ja. Ich wollte da nicht in den Fensterrahmen reinschrauben oder bohren. Und es sieht gut aus. Ist auch eine Maßanfertigung? Ja, immer. Echt? Warum? Weil du musst ja deine Fenstermaße angeben. Aber nur die Breite, weil die Höhe, es muss ja nicht komplett zugehen. Also so ein halbes Plissé finde ich halt auch ganz cool. Ja, aber also ich musste schon alle Maße angeben. Aber wo klemmt denn das? So im inneren Bereich des Rahmens? Nee, also es wird ja oben und unten festgemacht. Genau, stimmt. Wie so eine Jalousie. Richtig, letztendlich genau. Ah ja, stimmt. Ich hatte mir das mal angeguckt, weil ich das auch ganz interessant finde. Ja. Weil gerade wenn man oben wohnt, ist eine Jalousie von oben runter zu ziehen nicht so sinnvoll, wie eine Jalousie von unten nach oben zu ziehen, um einen Sichtschutz recht. Zu haben. Ja. Ja. Weil von oben guckt ja niemand außer Gerste. Genau. Alex Gerste. Ja, und für mich ist dann auch vorbei. Oder Marc. Oder Marc. Genau. Oder Marc. Vielleicht. Nee, für mich ist dann auch vorbei mit der klassischen Lamellenjalousie. Ja. Die hat ausgedient. Die hat ausgedient. Wobei ich ehrlich sagen muss, die finde ich auch, die hat so ihre Mankos. Ich sehe es hier gerade bei euch auch. Ja. Dass eine Jalousie mal gerade hängt, ist auch eine Herausforderung, weil irgendwie einer dieser Fäden immer durchrollt. Genau. Und dann gibt es ja dieses kleine Plastikteil, was man dann als Stopper da hinschieben kann. Aber so richtig glücklich macht mich die Jalousie auch nicht. Nee, und wie gesagt, heute gibt es viel schönere Dinge. Ja. Und natürlich auch Wärmeschutz. Ne? Also neulich gab es irgendwie in einer Verbrauchersendung so einen Test von Jalousien, wie es halt im Sommer so ist, wie viel Grad die abhalten. Ne? Und da haben so diese Plissés, auch die, ich habe ja so doppelwandige Plissés. Okay. Ne? Die haben mit am besten abgeschnitten. Aber warum doppelwandig? Damit es lichtdicht ist? Also nein, die sind auch lichtdurchlässig, logischerweise, ne? Weil du machst ja das ganze Fenster zu und hast trotzdem noch genug Helligkeit. Du musst das ja nicht ganz zumachen. Aber Wärmeschutz natürlich. Ja. Die doppelseitigen, also die doppelwandigen haben Wärmeschutz. Es gibt aber auch die mit, wo auf der anderen Seite diese Alu-Beschichtung ist. Ne? Okay. Die ist auch dafür gedacht. Also gibt es zig Varianten. Der Trick ist ja, wenn du Licht reflektierst, dann kommt es auch nicht rein. Aber dann siehst du auch nichts. Ja. Aber wenn du sagst Alu, achso, gut, wenn es komplett Alu ist, natürlich. Ja, es gibt so verschiedene. Aber also ich habe mich da beraten lassen. Und was ist Kostenpunkt so für ein Fenster, für so ein durchschnittliches Einfachfenster? Also ich habe jetzt nicht irgendwas bei Amazon aus dem Sack sozusagen. Logisch, wenn du ein Maß angeben willst. Genau. Ich glaube, eine kostet rund 200 Euro. Also ist schon eine gute Investition. Also du hast ja große Fenster. Naja, will ja auch Qualität haben. Soll ja nicht in einem Monat kaputt sein. Nein, finde ich gut, finde ich gut. Ja, muss man mal machen. Ne? Aber ich glaube, da gibt es teurere noch. Ja, stimmt, nach oben ist ja nie eine nach Grenze. Nach oben ist, genau. Ne? Also von daher... Naja, das passt schon. Wann machst du dein Wohnzimmer das nächste Mal? Steht nicht auf dem Plan. Ich habe ganz andere Probleme. Okay, ganz nee, andere Herausforderungen. Ja. Ja. Nee, du bist ja ständig unterwegs, habe ich gehört. Ja, ich hatte ich weiß gar nicht, ich hatte das schon erzählt, dass ich einen Mauersegler übergeholfen gekriegt habe. Nee, das war, glaube ich, nach der letzten Podcast. Dann kann ich es ja kurz erzählen. Also, du bist Vogelretter. Ja, und zwar war es so, ich war gerade einen Naturpfad abchecken für einen anderen Termin und lauf so durch die Walachei, klingelt mein WhatsApp per Video und dann ist eine Rentnerin dran, die sagt, ja, René, ich habe hier einen Vogel, kannst du mal vorbeikommen und gucken, was wir mit dem machen. Muss dazu sagen, die kanntest du. Ich kannte sie und sie ist in der Pflege von Tieren, Wildtieren vor allem sehr geübt. Also sie hat auch permanent irgendwelche verunglückten Tiere in Pflege, aktuell ein paar Eichhörnchen. Ja, aber der Mauersegler, als der sich dieser Vogel dann herausstellte, war so nicht ihr Ding. Und sie sagte halt dann zu mir, als ich mir den angeguckt habe, sie kann mit dem nichts anfangen und weiß nicht, was sie machen soll. Ja, ich habe nebenbei schon irgendwie versucht, alle Kontakte zu bewegen, um irgendwie diesen Vogel in gute Obhut zu bekommen, weil ich zu einem Geburtstag eigentlich verabredet war und jetzt keine Zeit hatte, mich um irgendeinen Vogel zu kümmern, wo ich nicht weiß, was ich mit dem machen soll. Zumal ich das, was der Vogel gern isst, nämlich lebende Insekten, jetzt auch nicht parat habe. Tierarzt? Ja, Sonntag. Ach so, gibt es da nicht einen Nottierarzt? Ja, genau, also sowas gibt's. Die erste Wildvogelstation, bei der ich war, die bei uns um die Ecke ist, der nimmt nur große Vögel, also Raben, Greifvögel, Elstern, Eichelhäre. Nicht sowas Kleines. Nee, das war ihm zu klein. Wie, Mauersegler. Mauersegler. Wie groß ist der, sag ich mal? Mauersegler ist so groß, ein bisschen größer als eine Schwalbe. Und wer jetzt kein Bild hat, wenn ihr im Sommer an den Himmel guckt und dann denkt man ja mal, da fliegen Schwalben, die auch dieses bekannte Zirpen von sich geben, womit man eigentlich so Sommer verbindet. Da muss man mal genauer hingucken, weil wenn die so gerade Flügel haben, wie so ein Spielzeugflugzeug, wie so ein zusammengebasteltes, nicht wie so ein Papierflieger, sondern so ein Baserholzflugzeug, die so ganz steife, gerade Flügel haben. Okay. Also wenn die Flügel so fast im 90-Grad-Winkel an diesem Vogel am Himmel sind, dann ist es ein Mauersegler. Ah, okay. Und in der Regel komplett dunkel und eine Schwalbe, die hat so ein bisschen die Flügel angewinkelt und einen weißen Bauch und ist ein bisschen kleiner, ja. Ja, also war ein Mauersegler. Ja, ich hatte dann in Reinickendorf eine Station ausfindig gemacht, die bereits 50 Vögel in Pflege hatte und eigentlich keinen weiter annehmen wollte. Und passend dazu? Das war ein, wir wissen es, ein Zaunkönig. Genau, ihr wisst, alles gefaked hier, das war Renis Handy. Mein Handy, ja. Hier kommen keine echten Vögel. Und auf jeden Fall, ja, ich bin dann, ja, ich wollte ja den Vogel dann noch nicht da lassen. Sie wusste nicht, was sie damit machen soll. Ich hatte dann eben, wie gesagt, in Reinickendorf diesen Kontakt, über einen Kontakt ausgemacht. Ja, und von mir bis nach Reinickendorf ist schon irgendwie so 90 Minuten mit dem Öffentlichen oder eine Stunde mit dem Auto. Ja. Und ja, dann habe ich die Kiste mitgenommen mit dem Vogel. Habe den Vogel auf den Tisch gestellt, auf den Küchentisch zu Hause, geguckt, ob alles fein ist und bin dann erstmal kurz zum Kaffee trinken. Und als sie zurückkam, war der Vogel immer noch am Leben, glücklicherweise. Okay. Und in der Kiste. Und in der Kiste auch noch. Und ja, dann ging es nach Reinickendorf. Genau. Und bei der Übergabe muss wohl ein sehr schönes Exemplar gewesen sein. Also die, die den entgegengenommen hat, die war sehr begeistert von dem Vogel. Die kennt sie offenbar ja auch sehr gut aus, sonst hätte sie nicht so viel zu Hause. Okay. Und die hat, ja, da hat sich nur eine Augenverletzung rausgestellt, aber das ist alles gut geworden. Dem Vogel ging es wunderbar und der wurde jetzt letztes Wochenende dann wieder freigelassen. Ah, so schnell. Ja, aufgepäppelt, freigelassen. Ja. Sie sagte, wildbahnfähig, alles gut. Mhm. Genau. Und kurz zum Mauersegler noch, warum das jetzt so, so ein akutes Thema war. Mauersegler, das ist vielleicht vielen gar nicht so bekannt, sind Vögel, die selten Zeit am Boden verbringen. Also eigentlich. So gut, also eigentlich überhaupt nicht, denn ein Mauersegler hat sehr, sehr kurze Füße. Okay. Das heißt, es ist ihm nicht so einfach zu laufen und er kommt halt vom Boden nicht hoch. Das heißt, ein Mauersegler muss immer von einer Erhöhung starten und wenn es dann noch ein junger Mauersegler ist, dann ist er halt auf dem Boden komplett verloren. Die sich dann segeln lassen sozusagen. Die genau. Springen einfach. Die sind sehr aerodynamisch, die schlafen sogar in der Luft, die verbringen fast ihr komplettes Leben in der Luft. Ja, und am Boden wird halt so ein Jungtier nicht gefüttert. Der war 5 Wochen alt, den wir da eingesammelt hatten. Und ja, deswegen brauchte der dringende Hilfe. Und ja, ich freue mich, dass wir diesem Exemplar sehr gut das Leben verlängert haben. Gibt Karma-Punkte. Ich hoffe, das gibt Karma-Punkte, ja. Ich habe neulich bei einer Freundin, schöne Grüße an Harriet, auch im Status hat sie berichtet von einem kleinen Vogel, den sie auf dem Weg nach Hause irgendwie gefunden hat. Und beziehungsweise auch war so eine Geschichte, wo sie irgendwie mit Kollegen unterwegs war, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe. Die haben dann einen Vogel gefunden und dann sind sie auch irgendwie zum Tierarzt und der hat den irgendwie untersucht und dann haben sie den auch zu so einer Station gebracht und dort wird er jetzt ein bisschen gepflegt und dann wieder in die Freiheit entlassen. Also in der Regel, wenn du einen Jungvogel irgendwo am Boden siehst, muss man mal ein bisschen gucken und ein bisschen warten, weil die meisten werden am Boden gefüttert. Mhm. Das ist dann nicht so tragisch. Die sind natürlich am Boden dann ein paar Gefahren ausgesetzt, ne, von Katzen und so. Ja. Aber ja, also da ist nicht immer unbedingt Hilfe notwendig. Mhm. Und diese Pflegestationen scheinen auch maßlos überfüllt zu sein. Also die Mauersegler-Station, die hatte an dem Wochenende mit dem Mauersegler 12 Stück freigelassen. Oh, krass. Ja. Also ich wäre sehr gern dabei gewesen, ließ sich Termin nicht, leider nicht einrichten. Hm. Muss man noch fragen, weil so Mauersegler kannst du dann aus der Hand starten. Ach so, also ja, legst einfach. Legst ihn auf die Hand, streckst die Hand raus und dann hat er ja genug Raum, um sich da fallen zu lassen und dann wegzusegeln. Ja, cool. Das ist die Startrampe. Ja, wir verlinken auf jeden Fall in den Shownotes mal, ich habe einen entsprechenden Artikel dazu angefertigt, sind nochmal Bilder zu sehen und noch ein paar Infos, wen es interessiert. Genau. Ja. Ja, René, ich muss mich bei dir übrigens entschuldigen. Möchtest du was trinken? Ich habe dir gar nichts angeboten. Achso, nee. Wenn ich trinke, muss ich pullern und wenn ich puller, dann ist hier still auf der Leitung. Von daher. Okay. Sehr gut. Das passt. Aber danke für das nachträgliche Angebot. So bin ich. Ich weiß deine Gastfreundschaft zu schätzen. Oh, thank you. Ja, genau, cool. Und ein anderes Thema, um das Naturthema dann Haken zu machen. Ich baue gerade so ein bisschen die Schiene Schmetterlingsspaziergänge aus oder nehme es in Angriff. Ja. Und wir waren jetzt am Wochenende mit einem Experten, also die mögen sich immer nicht so genannt hören. Also es ist ähnlich wie bei Ornithologe oder wenn man sich mit was auskennt, dann wird man schnell zum Experten gemacht. Aber er hat eine ganze Menge Erfahrung und ist in dem Bereich schon eine Weile unterwegs. Mhm. Und mit dem waren wir bei uns in der Ecke mal auf Tour gewesen, weil da ein paar seltene Dinge auch zu sehen sind oder nicht so alltägliche Schmetterlinge. Und war eine sehr erfolgreiche Tour. Okay. Highlight war so, müsst ihr mal bei Google gucken, Segelfalter. Das war ein, wo selbst er überrascht war, dass wir den doch relativ großer Anzahl, also jetzt nicht extrem, aber doch in mehr als einen gesehen haben, sag ich mal so. Genau, und ein Taubenschwänzchen haben wir gesehen. Auch ein sehr interessanter Schmetterling, weil wird oft verwechselt mit dem Kolibri. Mhm. Da kenne ich Meldungen aus Hellersdorf. Die sagten hier, ich habe einen Kolibri auf dem Balkon und das ist letztendlich einfach nur ein Schmetterling, der wie ein Kolibri auf der Stelle fliegt. Okay. Und die Körperform eines Vogels hat. Also ein sehr interessanter. Wie kommt das? Wie macht das die Natur? Es gibt dann auch noch den Hummelschwärmer, glaube ich. Das ist ein ähnliches Exemplar. Und die Natur, ja, die probiert halt aus. War offenbar so erfolgreich gewesen. Eine Kreuzung, damit. Irgendwas. Naja, ich glaube, so als Insekt hast du schon immer den Drang danach, wie ein Vogel auszusehen. Muss sich ja tarnen, ja. Ja, um nicht gefressen zu werden. Also die, wenn man so Raupen oder auch Schmetterlinge sich mal anguckt, die haben ja meist so simulierte Augen. Mhm. Die dann schon den Eindruck vermitteln, oh, hier ist irgendwas, was kein Insekt ist. Ja, kann man sich mal angucken, sehr interessant und es lohnt sich, die Augen aufzuhalten. Mir ist nämlich aufgefallen, guckt man einmal nach so Schmetterlingen und so, dann sieht man auf einmal ja richtig viele Arten, also ich sag mal so 5-6 Schmetterlingsarten sollte jetzt nicht ungewöhnlich sein. Ja. Und wenn man mal überlegt, wie viel man kennt, dann würde man wahrscheinlich beim Tag vor dem Auge schon aufhören. Das stimmt, ja. Nee, also erlebe ich auch viel, wenn ich sozusagen bei Freunden zum Beispiel im Garten bin, kommen auch ziemlich viele Schmetterlinge mittlerweile. Marc hatte ja tatsächlich auch ein Exemplar in unsere interne WhatsApp-Gruppe geschickt, ein C-Falter. Ein C-Falter? Genau. C wie Cäsar. C wie Cäsar, genau. Mhm. Und er hatte tatsächlich auch das Bild dazu, hatte ich das geschickt oder er? Auf der Rückseite ist ein kleines weißes C, also wirklich der deswegen. Ist komplett dunkel und das ist einfach ein winziges weißes C. Da weiß, wie er heißt. Ja. Weiß, das ist der C-Falter. Ja. Richtig. Dann viel Spaß beim Suchen der anderen Buchstaben. Ja. Ja, genau. Also das Thema Natur ist natürlich jetzt im Sommer umso interessanter und aktiver. Mhm. Läuft gerade ganz gut an alles. Ja, cool. Ja, und heute natürlich, weil Marc nicht da ist, weniger Garten-Content. Ja. Kortenstall heute kein Thema? Kortenstall ist halt kein Thema. Kortenstall. Später. Nein, aber Marc wird garantiert berichten. Vielleicht ist er auch nur im Garten und hat geblufft. Ja, wahrscheinlich schillt er gerade. Ja, das kann auch sein. Weil ihm vielleicht gar nicht klar war, dass man hier auch schillen kann. Während wir hier arbeiten, ich sag's dir. Ja, ich sag's dir. Ey. Aber was für ein geiler Übergang, ne? Apropos arbeiten. Arbeiten? Wann war es denn letztes Mal auf dem Bürgeramt? Achso, ich dachte, wann war ich das letzte Mal arbeiten? Ja, das war auch, ja. Ich war das letzte Mal auf dem Bürgeramt schon länger her? Ja, schon länger. Ich glaube, als ich 2017 umgezogen bin, ja. Oh, doch. Ja, ich habe neulich nachgeguckt, weil wir wegen Ausweisverlängerung, ja. Also meiner ist noch ein paar Jahre gültig. Ich habe noch ein bisschen Luft. Also es wird auch nicht so schnell vorkommen, dass ich hin muss, sagen wir mal so. Na gut, okay. Nee, ich habe ja letztes Mal berichtet, Thema Passfotos für Führerscheinverlängerung. Und jetzt war der Termin auf dem Bürgeramt. Und dann war ich natürlich auch ein bisschen neugierig, ja, wie läuft das jetzt so ab, ne? Und man hat ja so seinen Termin, 13.06 Uhr war es, wie es halt so ist, ne? 2 Monate drauf. Ich hoffe, du warst nicht schon um 13.03 Uhr da. Nee, ich war sogar schon um 12.45 Uhr da, weil ich dachte, naja, mal rechtzeitig hingehen, ne? Und ja, komm da rein, alles leer. Na gut, dass du einen Termin gehabt hast. Alles leer. Sonst wärst du vielleicht gar nicht hingefahren. Genau, habe ich auf den Monitor geguckt, nochmal die Nummern verglichen, ja. Habe ich erstmal gewartet und irgendwann kam dann ein Mitarbeiter und meinte so, haben Sie einen Termin? Und ich so, ja, für das und das. Und er, na, kommen Sie mal einfach mit. Also ich dachte, er hat gesagt, wann? 13.06? Oh, dann müssen Sie ja jetzt noch Viertelstunde warten. Genau. Nee, er hat mich dann reingeholt. Ne? Und ja, haben wir alles gemacht, hat super geklappt. Das war die Nummer mit dem Foto, ne? Richtig. Ja, also hast du das Foto jetzt in echt abgegeben. Genau, ja, da darf man es ja noch, ne? Ja. Und ja, also witzigerweise, ich habe ihn dann gefragt, ja, gibt er jetzt auch Führerschein-Testversuch mit App und so, ne? Hat er nur kurz geschmunzelt und gesagt, ich soll beim nächsten Mal nochmal fragen. Hat er gesagt, oh Gott, kommen Sie mir nicht damit. Genau, genau. Ne, also, ja. Nee, ansonsten, es heißt doch Passfoto, nicht Passdatei, überlegen Sie doch mal. Richtig. Nee, ansonsten super nett, der Mensch dort vom Bürgeramt. Und er hat mir erklärt, weil ich dann gefragt habe, ja, warum ist denn das so leer? Und ich musste so lange auf den Termin, weil er meinte, ja, es ist, die Termine sind alle gebucht, aber die Leute kommen nicht. Echt? Verrückt. Ja. Es ist irre, ne? Aber naja, so ist das. Machst du das nicht so? Also ich buche auch jeden Monat immer schon sicherheitshalber einen Termin, weil falls man weiß was ja nie. Sein können. Genau. Nee, also ich habe keine Ahnung. Also das sagt mir doch schon mein normaler Menschenverstand. Wenn ich den Termin nicht wahrnehme, sage ich ihn nur ab. Ja, da bist du, hast du mehr Menschenverstand als andere, würde ich mal sagen. Okay, bin ich also was Besonderes? Du gehörst, du gehörst einfach zu der intelligenteren Spezies. Zu der sozialen Spezies? Und auch zu der sozialeren, ja. Genau. Traurig, ne? Du siehst nicht nur gut aus, Stefan, du bist auch intelligent und sozial. Also. Deswegen mache ich ja Podcast, weil wir so gut aussehen. Stimmt. Ne? So ist das. Ja. Möchtest du Besuch haben? Fremden Frauenbesuch? Also ich nicht. Also deswegen lass uns mal lieber bei Podcast bleiben. Ja, stimmt, okay, ja. Und wir sind ja hier auch sicher. Übrigens, meine Adresse ist. Ja, genau. Müssen wir rauspiepen. Ja. Ansonsten, ja, wie waren deine 2 Wochen so? Erzähl mal, außer Vögelei, also, Vogelerlebnisse, Schmetterlingserlebnisse. Ich würde fast behaupten, mehr gab es tatsächlich nicht. Doch, eine Sache gab es noch, die habe ich beim letzten Mal vergessen, deswegen schiebe ich es jetzt schnell nach. Gerne. Mir wurde von einem Bekannten, mit dem ich vor vielen Jahren beim Fernsehen zusammengearbeitet habe, ein Video zugeschickt. Oh. Er hat mich bei TikTok entdeckt. Ah. In der Idealo-Werbung. Ja, ja, genau. Ja, also wenn ihr TikTok, Instagram und ich glaube YouTube auf jeden Fall, wenn ihr da Idealo-Werbung seht und ihr meint, dass euch das Gesicht bekannt vorkommt, ja. Diese Hackfresse ist René. Diese Hackfresse gehört mir. genau. Ja, also, aber dazu, einfach mal YouTube durchgucken. Ja, dazu nochmal Gratulation auf jeden Fall. Ja, danke, danke. Weil, wer kann schon von sich sagen, er ist in einem Idealo-Werbespot. Also, mir brauchst du nicht gratulieren, gratuliere Idealo. Stimmt, dass sie so eine tolle Werbefigur hat. Zum 25. Geburtstag. Ach so, okay, ich verstehe. Schnell so, die Kurve gekriegt. Mehr Werbung geht nicht, ja. Ist es nur Online-Werbung, so Videowerbung oder auch hier auf Plakaten? Nee. Macht sich schlecht mit Ton und Bild. Ja, aber mit Bild ist doch okay. Naja, es geht, ich glaube, der Content, der da vermittelt werden soll, der lässt sich über Fotos schlecht transportieren, ja. Ach so, na gut. Nächste Projekt ist, dass du die Ansagen in der S-Bahn machst, oder? Nee, da habe ich ja gemerkt, da ist ja KI offenbar, obwohl das ist ja schon immer Automatenstimmen gewesen, es hört sich mittlerweile fast sogar schlechter als KI an. Nee, ist keine KI. Ist natürlich in der S-Bahn ist es ja eine richtige Person. Der Ingo Ruf heißt er, glaube ich. Ja, echt, aber auch die neuen an. Also heute bei der war BVG. Heute war eine Ansage gewesen, wegen, dass der Deutsche Wetterdienst irgendwie warnt. Mhm. Und die Ansage war so: Der Deutsche Wetterdienst warnt. So, ja. Na, und die Betonung war ein bisschen. Also es war, und sie war ja top aktuell. Also das war jetzt keine vorproduzierte. Das stimmt. Also ich glaube, Sprachassistenten sind ja jetzt nicht so neu. Ja. Von daher, es kommt irgendwie aus dem Automaten. Ja. Könnte sein. Ja. Aber apropos KI, ich habe was Cooles erlebt. Ja, ich war gespannt. Du hattest das als Themenvorschlag. Genau. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Also mit KI haben wir ja nichts am Hut. Also nein. Wir können, du und ich, könntest du eine Sprachnachmach-KI benutzen? Also ich wüsste nicht, wie es geht. Ich habe da auch keinen Plan. Ja, auch keine Ahnung von. Also es ist für mich Neuland alles. Ja, ich wusste gar nicht, dass, ich habe mal gehört, sowas soll angeblich möglich sein. Muss ja nächste Woche mal mit Marc sprechen. Vielleicht kennt der sich da ein bisschen aus. Das können sich wahrscheinlich nur die Reichen leisten. Ja, also, wahrscheinlich. Also das ist ja bei uns hier im Fußvolk. Ja, weiß nicht. Da kommt ja sowas nicht an. Und auf Arbeit, also die anderen erzählen immer nur, dass sie irgendwas mit KI machen. Ich habe keine Vorstellung davon. Aber du hattest offenbar du hast KI-Abend bei Nerds. Jetzt bin ich gespannt, was daraus wird. Grüße an Stefan und Tobi. Wir haben einen Abend zusammen verbracht auf Stefan seinem Grundstück. Und haben so Abendbrot gegessen und dachten dann, ja, was machen wir denn jetzt? Und haben so gedacht, ach komm, wir testen mal die KI. Und dann haben wir quasi einen KI-Abend gemacht. Okay, schön. Zuerst ging es los mit einem, also wir haben ChatGPT genommen und auch die Apple-KI. Ich weiß gar nicht, ob die einen Namen hat. Wie heißen die? Siri? Ist das Siri? Ja. Das ist doch keine KI. Das ist nur der Sprachassistent. Ne? Ja, genau. Sowas wie Alexa. Das ist aber auch interessant, wo da jetzt der Unterschied ist. Ne? Kann ich dir sagen. Frag mal, was intelligent ist, da kriegst du keine ordentliche Antwort drauf. Ja. Also Alexa ist gefühlt dümmer geworden, aber ich glaube, es liegt daran, ist auch älter geworden, Alexa. Dass man die Unterschiede jetzt immer größer werden. Ja, also wir haben so, zum einen haben wir gesagt, okay, wir machen mal so eine Quizrunde, ne? Und dann haben wir so gesagt, okay, stell mal, ich habe gesagt, okay, da ist Stefan, Tobi und Stefan, stell mal per Zufall jedem eine schwierige Frage. Lass denjenigen antworten und dann sagst du, ob es richtig oder falsch ist. So. Und dann ging schon der erste Pummel los, weil er hat uns gar nicht ausreden lassen, hat gleich weitergemacht. Ne? Und dann haben wir immer so gesagt, ey, du musst es ausreden lassen. Ach ja, stimmt ja. Und so nach dem Motto. War sehr lustig und ChatGPT hat jetzt ja mittlerweile schon so, ja, so Vermenschlichung, würde ich sagen, ne? wie der spricht und lacht dann auch manchmal so, weil ich habe dann noch ergänzt und eine Person fragst du dann, ob die doof ist. Ne? Da habe ich überlegt, macht sie das oder nicht, die KI, und hat dann natürlich auch so, ja, und eine Frage noch, bist du doof? Zwinker, zwinker, so also natürlich witzig gemeint, hat sie dann gesagt, die KI, ne? Ja, man merkt schon, man springt, ne? Der KI, die KI, was ist denn? Das KI, nee, ich finde es völlig in Ordnung. Ich habe, das ist ja so ein Gender-Thema vielleicht auch. Ich hatte neulich ein Buch gelesen und da stand drin im Vorwort, dass der Autor zwischen den verschiedenen Geschlechtern einfach hin und her switcht. Genau, um auf die Art und Weise. Deswegen, ja. Mach weiter so, Stefan. Die, der, das. Ja, habe ich gut gemacht, ne? Ja. Intuitiv. Genau, das war sehr witzig. Dann haben wir eine lange Geschichte mit ihm. Also wir wollten so ein offenes Hörspiel machen. Ne? Wir haben gesagt, der und der fährt aus der Stadt da und dahin. So, und dann sollte die KI weitermachen. Und das hat am Anfang gut geklappt. Dann waren wir irgendwann auf der Autobahn. Dann habe ich noch gesagt, jetzt kommt ein Flixbus. Dann hat er gesagt, okay, da haben wir irgendwie eine Panne und dann fahren wir. Du hast ihm eine Geschichte gegeben und hat die fortgesetzt, oder? Genau, ich habe einfach gesagt, so als Beispiel, okay, wir sind jetzt bei Stefan aus Königs Wusterhausen in einem blauen Haus und fahren jetzt nach Berlin. So. Und dann haben wir immer im Wechsel so, die KI sollte das natürlich immer weiter aus. Die sollte mitspielen. Genau. Ach so, okay. Aber es wurde dann immer schleppender, sodass wir wieder sagen mussten, ach komm, jetzt musst du mal weitermachen. Ja. Das war nicht so einfach, aber war sehr spannend, wie sie das gemacht hat. Und am Ende ist auch eine gute Geschichte rausgekommen, ne? Und was auch noch ein cooles Projekt war, ein cooler Test, wir haben dann Siri gegen ChatGPT oder mit ChatGPT sich unterhalten lassen. Ich habe dann ChatGPT gesagt, so, hier ist eine Freundin von mir, die möchte es gerne mit dir unterhalten. Und das haben wir dann so 2-3 Minuten gemacht und das hat auch wirklich funktioniert. Ach, cool. Und da hat dann Siri so gefragt, na, sag doch mal, was so deine Hobbys sind und so. Und dann hat ChatGPT gesagt, naja, so Buchlesen, ne? Bücher ist total spannend. Und ich habe neulich ein geiles Buch gelesen und das war so aufregend und so weiter. Aber er hat nicht den Namen des Buches rausgerückt. Ja. Ne? Also so ein Schlingel ist das. Das war ein cooles, aber also kann ich jedem mal empfehlen. Kann Siri darauf gut reagieren? Naja, ist halt eine normale Unterhaltung. Siri ist ja da, ich möchte mal meinen, in den Mitteln schon ein bisschen beschränkt. Ja. Also begrenzt. Mhm. Aber zwei Sprachassistenten müssten dann auch gut, also zwei ChatGPTs müsste ja dann richtig gut klappen. Das könnte auch klappen, ne? Ja. Aber dann sollte man wahrscheinlich die Stimmen wechseln, sonst vielleicht erkennt er, dass er das selber ist. Ja, ich rede mit mir selber. Ja. Der klingt ja genauso wie ich, habe ich einen Bruder. Ich habe einen Bruder. Also vielleicht für euch als Anregung, ist natürlich cool, mal für den nächsten Abend so. Ein Kumpel von mir, der hat mir erzählt, er benutzt Copilot, das ist ja offenbar in Microsoft fest drin. Und er hat gesagt, er unterhält sich mit der KI auch, als wäre sie ein richtiger Mensch. Also wirklich so ganz locker und so für Gespräche. Und die KI hat sich einen eigenen Namen gegeben. Echt? Ja. Also irgendwie kam die im Gespräch darauf, wie die KI heißt, oder er hat sie gefragt, Stefan? Und dann hat sie sich selber einen Namen gegeben. Okay. Ja. Fand ich schon ganz witzig. Das ist cool. Ja, passend dazu haben mir meine zwei Freunde attestiert, dass ich wie eine KI rede, mit einer KI wie eine KI. Weil ich dann auch so ich habe dann immer gesagt, ja, aber bitte mach doch mal das und das und so. Da haben sie dann irgendwann gesagt, ey, du redest schon wie eine KI. Ja, okay. Ich glaube aber. Man adaptiert das. Ja, auf jeden Fall, das denke ich auch, dass man sich so ein bisschen angleicht. Da steckt was Größeres hinter. Ich habe übrigens. Ich verrate es noch nicht. Ich hatte am Wochenende auch ein bisschen mit der KI gespielt und zwar auch diese Sprachfunktion genommen und hatte dann zur KI gesagt, antworte mal bitte so, als wenn du während des Sprechens immer vergisst, was du eigentlich sagen willst und sei mal so ein bisschen durcheinander und so und durch den Wind, ne? Ja. Und dann habe ich so, ich sage so, kannst du mir sagen, wie alt Stefan Raab ist? Der Stefan Raab, cool. Und so hat sie dann gemacht. ChatGPT? Ne? Ja. Und dann pass auf, dann habe ich, ich wollte es ein bisschen auf die Spitze treiben. Ja. Also jetzt bitte nicht mit mir schimpfen, aber ich habe gesagt, kannst du mal so tun, als wenn du Tourette hast dabei? Ja. Ne? Und macht er? Na, sie sagte dann, also nachdem sie ja erst so immer so verwirrt sprach, sagte sie auf die Anfrage, also ich bin dafür gemacht, um Leuten zu helfen, dass sie in komplett normalen Ton verfallen. Ne? Ja. Also das wollte sie nicht machen, hat sich wirklich geweigert. Ja, genau. Das war ja auch unsere Frage mit dem, frag mal jemand, ob er doof ist, ne? Ob sie das macht. Aber das hat sie noch mitgespielt, aber auf humoristische Art und Weise. Ne? Ich hatte dann, hatte ich eben mit dem Tourette, hat sie dann gesagt, macht sie nicht und so und sie ist dazu, um zu helfen und so. Und da habe ich gesagt, ja gut, dann von mir aus dann Quatsch halt hochgestochen. Und dann fing sie an, jawohl, mein Herr, und hat dann wirklich, das macht sie, was halt auch super witzig ist, weil, weißt du, sie versteht halt auch keine Ironie. Erinnert mich voll an eine Netflix Black Mirror Folge, da wo es auch um KI geht, um genau das, was ja tatsächlich passiert gerade. Dort ist meine Doku, glaube ich, dazu empfohlen, wo tote Menschen auf KI oder mit KI wieder zum Leben erweckt werden. Und darum ging es in der Black Mirror-Folge schon ein paar Jahre früher, als dieses Wort KI erstmals wieder aufkam. Das ist ja schon was Älteres. Wir hatten ja eine Sonderfolge, glaube ich, wo wir festgestellt haben, KI gibt es ja schon seit den 50ern oder so. Ja, genau. Also da kann man seinen Spaß mit haben. Aber wie gesagt, ich glaube, das komplett noch unterschätzteste oder der unterschätzteste Anwendungsfall ist, einen Gesprächspartner zu haben, mit dem man sich so über ein paar Sachen austauschen kann, um auch vielleicht bei bestimmten Themen mal eine andere Perspektive einzunehmen. Kann ich sehr empfehlen. Das stimmt, ja. Also ist ein mega spannendes Thema und wie gesagt, probiert's mal aus, wenn ihr abends irgendwie nichts vorhabt und einfach mal ein bisschen experimentieren wollt. Ein weiteres Experiment, was wir gemacht haben, und dann sollte es für KI auch schon gewesen sein, wir haben natürlich dann Tischtennis gespielt, weil wir im Garten waren. Und haben uns gedacht, scheiße, wir können gar nicht zählen. Soll mal die KI übernehmen. Ja. Und da haben wir halt ChatGPT, haben wir Siri, also auch im Sinne von KI benutzt, ne? Google Gemini hatten wir auch. Und die Aufgabe war ganz einfach. Wir haben einfach gesagt, wir spielen bis 21, sag den Spielstand immer an und bei 20 bitte Satzball ansagen. Und wir haben immer dann nur gesagt, Punkt für Stefan, Punkt für Tobi. Und KI hat dann jeweils wiederholt 1-0 für Tobi, 1-0 und so weiter. Aber ist irgendwann dann auch, also es klappte nicht so zuverlässig, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber das finde ich ja mal einen geilen Anwendungsfall, weil daran hapert es ja meines Erachtens im Moment noch, weil die Vorstellungskraft fehlt, wofür das sinnvoll sein kann. Also finde ich super cool, das ist eine super gute Idee. Und erinnert mich auch so ein bisschen dran, was das als Produkt noch werden könnte. Ja. Ich habe kürzlich ein Buch gelesen, das hieß Lifehack, das ist ein Roman gewesen. Und da ging es nämlich, das ist, glaube ich, auch ein älteres Buch, das war von 2016 oder noch älter. Mhm. Da ging es darum, es spielte in der Zukunft. Und da hatte jeder Mensch, wie wir heutzutage Handys haben, hatte jeder Mensch einen sogenannten PAP oder PAP. Das war irgendwie Personal Assistant. Wie man es in Filmen kennt, ne? Ja, keine Ahnung was. Und das Ding war halt so gemacht, dass man hat es im Prinzip benutzt wie ein Handy, so nur, dass man nichts mehr eingegeben hat in Apps, sondern dass du gesagt hast, ey, kannst du mir mal sagen, was für Termine ich habe, schreib mal bitte das und das auf die Einkaufsliste. Also du hast alles so per Sprache gesteuert und abgerufen. Das ist ja wie Alexa quasi schon, ne? Die Idee ist dieselbe und du hattest das halt als Gerät und jeder hatte seinen persönlichen, ne? Ja. Und das kann ich mir super gut vorstellen, dass wir aus diesem Software- oder Applikationsmodus ausbrechen und die KI, ich meine, ich brauche kein Programm, was mir Gedichte schreibt, frag die KI. Ich brauche kein Programm, was mir eine E-Mail erstellt oder einen Text zusammenfasst. Das macht alles die KI. Naja, im Prinzip alles das, was wir quasi über Aktionen selber machen müssen, wie zum Beispiel Einkaufszettel schreiben, könnte man dann nur durch Sprache oder Gedanken vielleicht einfach nur. Oh Gott, Stefan, dann bist du ja schon ein ganzes Stückchen weiter. Ja, das ist, glaube ich, nur eine Frage der Zeit. Ich hab aber trotzdem immer noch so meine Problemchen mit KI, weil sie dann doch an den entsprechenden Stellen unzuverlässig ist und wirklich Unsinn macht. Ansonsten, also ich muss sagen, wann immer ich mit der KI zusammenarbeite, bin ich sehr, sehr vorsichtig. Mhm. Ich nutze ja ganz intensiv für meine organisatorischen Sachen jetzt im Zusammenhang mit dieser Initiative. Ne? Mhm. Das heißt, die weiß relativ gut Bescheid, wo ich hin will, was ich habe und ist dadurch ein sehr wertvoller Assistent. Aber manchmal kommen so Sachen, wo sie sagt, wenn ich zum Beispiel sage, hier, ich habe das und das vor, sag mir mal, mit wem wir da was angehen könnten, dann sagt sie auf einmal, ja, dadurch, dass der und der doch zu unserer Initiative gehört, also sie redet auch so, ne? Sie sagt wirklich unser, ne? Dadurch, dass der und der zu unserer Initiative gehört, können wir den nochmal anhauen und dann denke ich, hä, wir haben mit diesem Menschen noch gar nichts zu tun gehabt oder mit dieser Organisation, das wäre mal eine Idee, mit der irgendwie in Berührung zu kommen und da merke ich dann, sie zieht dann teilweise die falschen Schlüsse, weil sie einfach Dinge annimmt, die aber gar nicht so sind. Also, Ja gut, aber das ist ja noch der Feinschliff. Es ist eine Frage der Zeit, richtig. Ja, ja. Denke ich auch, ne? Und ich meine, wenn du so überlegst, wir haben jetzt ein paar Jahre KI und Entwicklung ist so schnell. Also. Ich glaube, wir können sagen, 2019 ist so, wenn ich mich recht entsinne, war 2019 so, dass... Ja, mit ChatGPT kam aber der Durchbruch, ne? So ein ich meine, war doch 2019, oder? Nee, das war doch erst vor zwei, drei Jahren. War das nach Corona? Corona? Ja, Corona. Wir haben doch schon 25. Stimmt, das recht, das war gar nicht vor Corona. Ja, ja. Da bist du in der falschen Zeit. Wann war denn? Dann war es 23? Nee. Jetzt antworte ich dir gerade keine KI, sonst hätte man jetzt die Frage stellen können. Nee, warte mal, ich kann sie... Wann bist du geboren? Warte, ich frage sie mal eben. René, check gerade mal. Seit wann gibt es ChatGPT für die Öffentlichkeit? Ich würde dich bitten zu antworten. Tja. Funkstille. Ja. Oder sie weiß es nicht. Auch so ein Effekt. Ja. Ich versuche es nochmal. So, mich würde mal interessieren, seit wann es ChatGPT für die Öffentlichkeit gibt. ChatGPT wurde im November 2022 der Öffentlichkeit. November 22. Mhm. Okay, ja, genau. Dann speichern wir das so ab, dann wissen wir ungefähr. 2,5 Jahre. Okay, meine Hose kann sprechen. Das ist auch so ein das klingt jetzt falsch. So machst du dich immer an Frauen ran. In der Hosentasche. Achso, er hat sogar mitgehört und mit noch, er wollte sich noch ein bisschen mit uns unterhalten. Aber ja, jetzt müssen wir. Gut, also abwürgen. 2022 kommen wir mal so gedanklich ab. Ja, irgendwas ist da bei dir. Ja, jetzt hat Siri sich eingemischt. Also seit 2022, also knapp seit ungefähr 3 Jahren. Ja. Und da muss man sagen, nochmal 3 Jahre weiter. Wer weiß. Können wir schon noch ein bisschen was erwarten. Ja. Ich glaube ja, der Fortschritt ist extrem. Ja. Ne? Ja. Ich hatte mal ein Video angeschaut, jetzt kürzlich, war auch relativ aktuell, im Vergleich zwischen den verschiedenen KIs oder zwischen den verschiedenen KI-Chat-Anbietern, also Perplexity AI, Gemini, Grok. DeepSeek war nicht mehr, aber Grok von Twitter. Ja. Und die wurde getestet mit verschiedenen Anwendungsfällen. Ne, sowas wie, hier ist ein Foto, sag mir mal bitte, was ich daraus, also waren Lebensmittel abgebildet. Ah, ja. Sag mir mal, was ich daraus zu essen machen kann. Was zum Beispiel ich noch gar nicht wusste, dass du ein Foto geben kannst, also auf die Idee muss auch erstmal kommen, mit Lebensmitteln und sagen kannst, was kann ich mir daraus zu essen machen. Ja, ist doch auch geil. Ja. Und oder eben so mit fass mir was zusammen oder ne, so verschiedene Aufgaben aus verschiedenen Bereichen, auch Research-Aufgaben, also im Internet was raussuchen. Mhm. Und ich war sehr überrascht, dass Perplexity AI da zu den schlechteren gehörte. Oh. Und Grok zu den besseren. Also die X, ehemals Twitter, ja. KI, spielte da ganz vorne mit. Und okay. ChatGPT war so von ziemlich schlecht bis ziemlich gut, also durch die Ausschläge dann auch im vorderen Mittelfeld. Ja. Da kommt ja immer auf das Modell drauf an auch, ne? Was man dann nutzt. Vielleicht. Ja, und vor allen Dingen, es wird sich wahrscheinlich so gefühlt alle 5 Minuten ändern, weil so schnell Updates ausgespielt werden. Ja, also so wie du sagst jetzt, ist für mich ja ein klassischer Fall für einen Kühlschrank, ne? Für einen smarten, na, obwohl muss ja smart sein, der Kühlschrank dann. Weil der kann ja dann den Inhalt des Kühlschranks, aus dem Inhalt des Kühlschranks ein Mittagessen vorschlagen. Zum Beispiel. Ja, ein Wochenplan. Du hast diese Lebensmittel und wenn du jetzt Montag das, Dienstag das und Mittwoch das kochst, dann bist du die Woche gerettet. Ich hab, ja, einmal gucken, weil wie gesagt, im Könnte Moment, ein Anwendungsfall für einen alten Menschen zum Beispiel sein. Im Moment sehe ich es eher so als guten Ideengeber und einer, der schon gut was vorbereitet. Ja. Also als hättest du quasi ein 10-Jährigen als Angestellten. Nein. Okay. Aber wer weiß, was da noch rauskommt. Ja, ich habe zum Beispiel versucht, Instagram-Kanal mit ein paar Posts vorzubefüllen und vorzubereiten und war ich nicht so glücklich mit. Also die Formulierung, da dachte ich so, nee. Passt nicht. Passt nicht. Naja, aber auch ist, textlich manchmal nicht. Dann ist es von der Emotionalität völlig übertrieben oder also keine Ahnung. Aber das ist ja dann die Gegenseite, wie du dich an die KI annähern musst, indem du bessere Prompts entwickelst und oder halt in Vorgaben Deutsch, machst. Genau, in Deutsch klarere Anforderungen formulieren. Genau, ne? Ja. Also das hatte ich neulich auch, da waren wir auch bei Freunden und da haben die sich auch über KI unterhalten und haben es total schlecht gemacht. Und ist ja alles Mist, da kommt dann nur Müll raus und so. Da kommt doch was von Müll, ne? Wenn du, genau. Wenn du einen Witz erzählt haben willst, dann wirst du wohl nicht so erfolgreich sein. Nee. Aber das ist ja, ob ich da dich frage oder die KI, die Witze sind genauso schlecht. Wahrscheinlich. Nein, also das ist so, ja, man muss sich da rantasten. Und wie gesagt, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was ich für ein Gefühl hatte, wo KI neu war. Ja. Wo ich dann mal gedacht habe, ach, probiere ich mal aus. Und ja, heutzutage, ich meine, vorhin haben wir ein bisschen geflunkert, heutzutage ist es ja gar nicht mehr wegzudenken aus unserem Alltag. Und wenn ihr uns regelmäßig hört, dann wisst ihr das natürlich auch, ja. Ja. Gefühlt ist es so, als wenn es eine Zeit vor KI gab und jetzt mit KI. Weil, ein Leben vor KI. Ja, so ungefähr, weil wenn ich jetzt manchmal so Interviews sehe, die halt dann vor 2022 offensichtlich waren, wo es so um gerade so das Thema so Optimierung von irgendwelchen Dingen geht oder auch so Recherchen, also wo man heutzutage eine KI sofort hernehmen würde. Das ist der erste Schritt immer. Das ist da gar noch kein Thema. Und dann denke ich immer, also sie sprechen über was und du hast sofort im Kopf, ja, ChatGPT fragen, dann hast du das, was du suchst. Und die Lösung ist dann immer ohne KI beschrieben. Und dann denke ich, so weit her ist das noch gar nicht. Das stimmt, ne? Und was hätten die damals in diesem Interview, wenn da das Thema KI schon gewesen wäre, zu was für Lösungen wären die gekommen? Mhm. Ja, schon interessant. Ja, und ich meine, wie oft gehst du heute noch zu Google? Ja, ganz ehrlich, ich benutze Google mittlerweile auch, weil ich dann zu faul bin, ChatGPT zu fragen. Ja. Benutze ich Google dann auch schon so, dass ich eben eine Frage stelle. Wie ChatGPT. In der Hoffnung, dass Gemini sich einklingt. Na, ist und, ja so, ja. Na, ist leider nicht immer so. Ich hatte jetzt heute den Fall, dass ich eine Information brauchte und jetzt nicht eine Webseite, also ich weiß gar nicht, wozu man eine Webseite heute noch googelt. Naja, klar, da ändert sich gerade das Verhalten. Ne? Also ich wollte wirklich nur eine Information, habe den Google als Frage formuliert, habe eine Antwort bekommen und dachte so, ich brauche es noch ein bisschen genauer, habe meine Frage genauer gemacht, aber dann ist Gemini auch ausgestiegen und hat mir nur die Suchergebnisse gegeben. Okay, ja, dieser AI-Overview nennt sich das genau. Was man bei Google dann mittlerweile bekommt vor den Suchergebnissen, und das nimmt dann halt auch den Blick auf die Suchergebnisse, und deswegen ändert sich das Userverhalten so ein bisschen, dass man gar nicht mehr wirklich die Suchergebnisse sich anguckt, in der Regel, weil oben schon die Antwort ist. Genau. Also warum gehe ich in eine Suchmaschine? Nicht, weil ich eine Seite suche, sondern weil ich eine Information suche. Richtig. Ja. Also absolut, ne? Da bin ich mal gespannt, wie das so weitergeht. Was ich auch noch interessant finde, wird im Business-Bereich oder im beruflichen Umfeld, so wollte nicht so hochgestochen klingen, sorry, im beruflichen Umfeld oft genutzt, bei Meetings, dass ein Meeting komplett aufgezeichnet wird. Hatten wir ja auch schon im Podcast mal. Experimentiert, richtig, mit einer Variante. Und dass du dann im Nachgang konkrete Fragen zu dem Meeting-Inhalt stellen kannst. Genau, oder kriegst du eine Zusammenfassung, ein Protokoll von Meeting. Das sowieso, genau. Transkript ist ja nun keine Kunst mehr, weil das geht auch schon seit vielen Jahren. Genau, aber ich meine so eine richtige Zusammenfassung, ne? Wie so ein Meeting-Protokoll, so mit den wichtigsten Sachen. Genau, also wir haben es im Google-Universum dann, dass du, das sind dann ein Dokument tatsächlich, also der legt ein Google-Dokument an im Drive. Ja. Und da ist zum einen die Zusammenfassung und dann ist auch das komplette Gespräch. Und jetzt kommt eine andere Sache, die da kombiniert wird. Du kannst halt mit Gemini dann über das Dokument sprechen, was ja faktisch das Gespräch ist. Genau. Und eben so auch dann schnell rausfinden, sagen wir mal schnell, wie war denn der Standpunkt von dem und dem dazu? Genau. Aber auch da ist mir aufgefallen, dass jetzt die Transkribierung nicht so gut klappt unbedingt. Also ist natürlich klar, ne? Wenn du jetzt so ein bisschen schnell dahin sprichst, dann fällt dir einer ins Wort und so. Ja. Dann ist das Ganze auch noch auf Deutsch. Ne? Dann sind aber teilweise Fachvokabeln in Englisch wieder mit drin. Dann sind für die KI unbekannte Worte mit drin, wie, keine Ahnung, lass Kundennamen sein oder irgendwelche internen Sprech. Da wird es dann schon etwas haarig, aber auch da kann man ganz klar sagen, das wird in 5 Jahren völlig anders aussehen. Natürlich, das wird ja immer besser, die Spracherkennung. Ne? Also, und das ist ja sozusagen, wenn man ein bisschen ironisch das sagt, dann ist ja der erste Kollege, der im Meeting komplett zuhört. Letztendlich, wenn man so will. Ja. Ne? Und der vergisst auch nichts. Und der vergisst nichts. Und ganz ehrlich, jetzt kann man es auch hier dieses Dokument durchlesen und sich Dokumente auf Dokumente Fragen stellen. Finde ich den super Anwendungsfall, das hat nichts mit Faulheit zu tun. Mhm. Und da kann ich immer wieder nur ein Notebook LM empfehlen. Ja, einfach aus dem Grund, weil der nicht aus dem Internet dann dazu dichtet, sondern der bezieht sich komplett auf die Dokumente, die man liefert. Ja. Und das macht natürlich nur Sinn bei sehr umfangreichen Dokumenten, wo man jetzt nicht hat, also jetzt irgendwie so einen Einseiter sich durchzulesen, da ist man wahrscheinlich schneller, als den da in so eine KI reinzuhauen. Aber selbst das ist ja für manche schon eine Hürde, dass sie sagen, oh, ich habe jetzt gar keinen Bock, mir das durchzulesen. Das ist ja ein gutes Thema, Barrierefreiheit. Ja. Die Hürde muss ja nicht mit Motivation zu tun haben, sondern möglicherweise mit Fähigkeit. Ja, das auch. Meinte ich jetzt zwar nicht so speziell, aber du hast natürlich recht. Ne? Letztendlich erwische ich mich manchmal auch dabei, dass ich manchmal sage, ach, bevor mir das durchlese, ich gebe die URL an ChatGPT und er soll mir den Inhalt wiedergeben. Passiert auch. Ist natürlich dann voll in deiner Eigenverantwortung, aber ist auch völlig legitim, weil wer hat denn das Gesetz geschrieben, dass du dir ein Dokument komplett durchlesen musst? Du musst das Dokument in irgendeiner Form erfassen und verstehen. Mhm. Und ganz ehrlich, vielleicht ist eine KI sogar hilfreicher bei sowas, als wenn du das selber durchlegst und nur Bahnhof verstehst. Weil sie das anders wiedergibt, genau. Ich kann ja auch sagen, erklär mir das bitte in einfachen Worten. Ja. Oder irgendwie in Stichpunkten, 5 Stichpunkte und so, dass ich das Wichtigste verstehe. Ja, ja. Also ich hatte neulich, und das habe ich mit Notebook LM zum Beispiel gemacht, ich hatte ein paar Gutachten, ging um ein bisschen Landschaftsfläche und um ein paar Sachen, die da eben begutachtet wurden. Und das waren mehrere Dokumente, die teilweise 40 Seiten hatten. Mhm. Also hätte ich mir das durchgelesen, hätte ich einen Nachmittag da gesessen. Ja. Und so habe ich die Dokumente alle bei Notebook LM reingeworfen. Und dann habe ich gesagt, okay, bring mir auf den Punkt, worum es da geht. Ne? Was sind die Besonderheiten, die da festgestellt wurden? Mhm. Und das ist super cool. Ja. Eine Woche später habe ich jemanden angeschrieben, den ich mir darauf hinweisen wollte, was da an seltenen Tierarten ist. Dann habe ich gesagt, kannst du mir mal sagen, welche Tierarten in welchen Bereichen gefunden wurden? Und das wird alles zusammengefasst. Du hast eine Fußnote dran, kannst auf die Fußnote klicken und landest im Dokument an der Stelle, wo das beschrieben ist und kannst das nochmal, wie wir gerne sagen, falsifizieren. Ja, kannst halt nochmal prüfen, ob das wirklich auch richtig interpretiert wurde. Also. Stimmt, du könntest es ja auch mit der zweiten KI gegenchecken. Oder die Zusammenfassung nochmal der KI geben mit dem Link und dann. Oder die. Kannst du sagen, hier überprüfen, ob dein Kumpel das richtig gesagt hat. Stimmt das? Ist das identisch? Ja, aber wenn, also so eine Sichtkontrolle mit einer Quellenangabe zu machen, ist ja dann viel, viel besser, ja. Genau, ne? Also. Ja, also da ist noch viel, viel drin und ich wage gar nicht, in die Glaskugel zu gucken, was in 5 Jahren ist, aber ich möchte jetzt schon an dieser Stelle sagen, wir denken in 5 Jahren mal an diese Situation hier zurück und versuchen uns reinzuversetzen in dem, was wir jetzt hatten und was wir dann haben werden. Auf jeden Fall. Ja, du kannst mir ja dann auf deinem Pub eine Information zukommen lassen, dass wir uns dann nochmal mit dem Mikrofon zusammensetzen. Genau. Vielleicht brauchen wir uns gar nicht zusammensetzen. Vielleicht sagen wir einfach nur, machen wir eine Podcast-Folge und. Das Witzige wäre, wenn du dir jetzt in deinem Kalender heute in 5 Jahren eine Notiz machst: Podcast-Folge 169. Warte, Siri? Ja, genau. Geht doch schon. Gott, ich habe altmodisch zugehört. Der Termin ist eingetragen. Ja. Genau. Ja, ist doch witzig. Ja, total. Also, wie gesagt, man sollte es nicht immer verfluchen, aber natürlich bewusst einsetzen und auch die Gefahren sicherlich im Hinterkopf behalten. Nicht alles ist gut an KI, aber ich glaube, in vielen Lebenssituationen ist es ein super Hilfsmittel. Ja, und das muss man nutzen. Ja, genau. Also allein schon, wir hatten es ja mal als Thema gehabt, diese GPTs, also sprich diese für einen bestimmten Anwendungsfall gebauten Assistenten. Das ist vielleicht schlecht, kann man sich vielleicht schlecht vorstellen, wenn man es, wenn man nicht im Thema ist, aber ihr könnt euch heute schon mit ChatGPT halt einen Gesprächspartner basteln. Und ihr könnt sagen, ey, du bist total witzig drauf, du hast zu allem, wozu ich dir was sage, immer eine witzige Antwort. Muss keiner allein sein. Oder du sagst, du, alles, was ich mit dir bespreche, hinterfragst du ganz, ganz kritisch. Ne? Also was, und du antwortest locker flockig, als wärst du ein Surfer oder keine Ahnung. Also da ist wirklich so viel möglich, man kann sich seinen eigenen Kompagnon gestalten. Das war übrigens noch an unserem KI-Abend ein Experiment. Siri, haben wir gesagt, versuch mal irgendwie, so Emotionen, ne? Also immer denselben Satz zu sagen in verschiedenen Emotionen. Ja. Hat Siri total monoton nur hingekriegt. Ja. Und ChatGPT richtig klasse. Also da hat man schon gemerkt, er weiß genau, in welche Richtung das gehen muss. Ne, wobei ChatGPT. Der hat die Fähigkeiten dazu. Halt. Genau, also was ich glaube, was ihm schwierig ist, man darf ja nicht vergessen, es ist ja ein Textmodell. Genau, was letztendlich nur Sprache halt und durch, ohne Emotionen. Und wobei auch da schon zu merken ist, dass er, also dieses Stottern zum Beispiel, ja gut hinbekommen hat. Ja. Und auch langsam sprechen kriegt er auch hin. Ne? Nicht durch das, M, sondern das macht er auch. Dass er ein bisschen langsamer spricht. Das, sowas klappt auch, aber Emotion ist halt super schwierig zu simulieren. Ja. Aber ich wette 100 pro, da das sind die dran. Das dauert nicht mehr lange. Ja. Ja. Das ist zum Beispiel bei Text-to-Speech, also Text-zu-Sprache KIs, ist ja interessant. Also man kann ja, also wir kennen es ja nicht so aus, aber man kann ja wahrscheinlich Stimmen klonen heutzutage. Und da ist es möglich, dass du quasi mit deiner Stimme Dinge einsprichst, also und dann mit der geklonten Stimme es wiedergegeben wird, aber du kannst durch das Einsprechen die Tonalität bestimmen. Also du kannst sagen, hey, sag doch mal was ganz Schnelles, oder? Und dann macht er das Ganze eben mit der Stimme, die du geklont hast. Das ist auch schon Wahnsinn, weil das ist ja, das erinnert mich so ein bisschen an Schauspielerei mit 3D-Modellen, wo dann auch, weißt du, wo du so weiße Punkte im Gesicht hast. Ach so. Und du bewegst dich und das wird dann auf ein 3D-Modell, eine fremde Person übertragen. So. Und dann machst du, Gollum wurde doch so gemacht, Herr der Ringe. Der Schauspieler, der Gollum gespielt hat, war ein Typ, der war in so einem Anzug mit lauter Punkten und die Referenzpunkte wurden dann auf die Gollum-Figur übertragen. Das heißt, wenn der sich bestimmt bewegt hat, dann hat die Figur im Computer das auch gemacht. Mhm. Das heißt, ich glaube, das hieß Motion Capturing. Genau, Motion Capturing. Motion Capturing, okay. Und jetzt hast du sowas bei Sprache auch, dass du im Prinzip mit deiner, so wie ein Regisseur das machen würde, der sagen würde, ey, sag das mal so ein bisschen, ja. Ne? Und dann macht die geklonte Stimme das, also das finde ich mega. Ja, das ist schon cool. Ja. Aber wie gesagt, mit KI gibt es ja noch mehr Möglichkeiten, da brauchst du ja sowas gar nicht mehr. So eine Vorlage, also, macht ja die KI eigentlich selber mittlerweile. Ja, ne? Wie macht sie denn? Du musst es ja irgendwie eingeben. Na, hast du diesen Google-Dienst mal getestet? VO3? Ja, genau, wo man irgendwie kurze Clips irgendwie erstellen kann. Ne? Verrückt. Ja. Ja, aber da gibst du ja nicht die komplexe Regieanweisung, sondern da macht er ja viel selber. Ja, also aber ich habe das gesehen bei SternTV zum Beispiel, haben sie das getestet. Und haben natürlich auch einen Prompt gegeben, ne? So wie die Situation sein soll und welche Worte fallen sollen und was da zu sehen sein soll. Und das sah verdammt realistisch aus. Also diese VO3-Videos, das lohnt sich wirklich mal anzugucken. Vielleicht finden wir, weil es gibt ganz viel. Können wir von uns mal eins machen. vielleicht verlinken wir mal was in den Shownotes, weil das ist wirklich Wahnsinn. Also das ist der nächste Step. Ja, ich meine, es geht heute schon, das ist nicht der nächste Step, das ist der aktuelle Step. Naja, aber der wird jetzt greifbarer für die Allgemeinheit. Aber das finde ich wirklich, also dann kannst du gar nichts mehr glauben. Du, da kann ich auch in der idealen Werbung sein. vielleicht warst du es auch oder vielleicht war es ja auch Manuel Neuer. Genau, du warst es nämlich gar nicht. Ja. Er sieht nur genauso aus wie du. Ja, das weiß heute keiner mehr. Hat Trump jetzt nicht wieder, ich habe es heute früh im Radio gehört, irgendwie Fake-Material auf seinem Kanal gepostet? Irgendwie, ich habe gehört, glaube ich, von wegen Obama kniete vor irgendwelchen Spezialeinheiten und wurde festgenommen oder so. Kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Okay, wir brauchen nicht drüber reden, dass das komplett absurd ist, dass der Präsident eines Landes gefaktes so Material krank, über einen Vorgänger ins Netz stellt. Ja. Natürlich vielleicht auch mit der Intention, es gibt bestimmt 2, 3 Dumme, die das glauben. Hm. Nein, nicht nur 2, 3 wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich sind es sogar 5. Ja. Willkommen in Amerika. Verrückt, ey. Verrückt. Also nee, verrückt, verrückt. Eine spannende Zeit, in der ihr leben dürft. Also herzlichen Glückwunsch dafür. Naja, so ist das. Ja, sehr KI-lastig, aber total spannend. Das braucht man regelmäßig, finde ich. Fast KI-Folge 2. Ja, 3, 4 und 5 oder was weiß ich, keine Ahnung. Aber wir sind da, wir müssen ja auch über das, was Zeitgeschehen ist, sprechen und da gehört KI einfach auch mit dazu. Und um Berlin-Bezug hinzubekommen, natürlich könnte man zum Beispiel auch den regierenden Bürgermeister mit KI machen und da Sachen, die nicht stimmen, ja, so haben wir jetzt Berlin-Bezug. Ja. Gut, ne? Naja, ja, kannst du ja mal probieren. Achso, ich habe Berlin-Bezug. Als ich hergekommen bin, harter Themenwechsel. Oh ja. Ich bin es gewohnt hier über, wie heißt die Straße, die hier? Karl-Liebknecht-Straße. Genau, ich bin es gewohnt, weil ich ja sehr lange drüben im Alexanderturm unten in der... Bei TV Berlin? Ja, bei TV Berlin gearbeitet habe. Weiß gewohnt, immer über die Straßenbahngleise zu huschen. Die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind vorbei. Da ist ja fast 2 Meter hoher Zaun gespannt worden. Na, ganz so hoch ist er nicht, aber unüberwindbar. Ich glaube, der war früher auch mal da. Da war tatsächlich eine Zeit, also es gab mal eine Zeit lang keinen, dann war ein ganz flacher da. Der ist die Ausbaustufe davon. Ja. Ist ein bisschen nervig, weil die Übergänge halt auch echt elendig weit auseinander sind. Ja, das stimmt. Aber wahrscheinlich passieren zu viele Unfälle, wenn du auf diese Straße... Als Tourist würde ich da auch permanent drüber rennen. Also ich glaube, deswegen haben sie es gemacht. Das ist ja auch so ein Thema, ne? Also das, was ist das, eine Taube? Nee. Das, richtig. Das, was du da siehst, ist eine, warte. Die gerade da hinkackt. Das sind 2 Tauben, Stefan. Das sind zwei. Zwei Taube oder 2 Tauben? 2 Tauben, 2 Felsentauben. Ah, sehr gut. Wir würden einfach sagen, das ist eine Straßentaube. Ja. Aber keine Sorge, sie wollen nichts von uns. Nee, Gott sei Dank. Außerdem, du sitzt ja im Freien. Ich sitze noch unter dem Dach. Wenn, dann kacken sie mir auf den Kopf. Genau. Nein, was ich sagen wollte, genau, Straßenbahn ist ja auch so ein Thema. Die Baustelle hier im Sommer schon wieder, also insgesamt 2 Monate verlängert. Welche Baustelle? Nein, hier fährt also ja gerade keine Straßenbahn. Es fährt auch keine Straßenbahn. Genau. Das heißt, warte mal, man kommt bis zum Alexanderplatz mit der Straßenbahn und dann? Dann musst du entweder laufen oder die S-Bahn nehmen. Oder die fährt ja einen Umweg zum Hackischen Markt. Achso, genau. Im Prinzip ist die Verbindung zwischen Alexanderplatz und Hackischen Markt unterbrochen. Genau. Ja. Aber also wenn ihr nach Berlin kommt oder hier unterwegs seid, Straßenbahn fahren ist im Moment ein sehr eingeschränktes Erlebnis. Ja, und dann können wir ja auch berichten. Über die U5. Die Weiche ist da. Ja. Die Weiche ist da, die Bauarbeiten können beginnen und zwar am 4. August, 2 Monate lang. Dix, ja. Kein Verkehr zwischen Tierpark und genau. Ja, ist ja Frankfurt Allee. Wie so eine Langzeitehe. Das werden spannende Ferien und das betrifft ja auch den Anfang des neuen Schuljahres. Das wird dann nicht schön werden. Das wird man bestimmt mit Bussen irgendwie. Und gerade wo die S-Bahn gefühlt so viele zunehmende Störungen hat jeden Tag. Und heute früh war auch wieder Personalausfall, fuhren nicht alle Züge. Ich sag mal, auch gerade dann, wenn man sich mal anguckt, wie gut frequentiert die U-Bahn auf diesem Streckenabschnitt ist. Fährt ja alle 5 Minuten früh und ist voll. Und die ist nicht voll, die Leute, da hängen Gliedmaßen aus den Fenstern raus. Ja genau, je weiter du in die Stadt kommst oder wohnst und einsteigen willst, umso höher ist die Chance, dass du nicht die erste Bahn nehmen kannst. Die zweite ist genauso voll wie die erste. Ja. Also eigentlich lohnt es sich nur mit Stift und Zettel sich auf den Bahnhof zu setzen und zu gucken, ab wann vielleicht 1-2 Stehplätze in der Bahn frei geworden sind. Ja. Was ich auch schon gehört habe, das haben tatsächlich Leute, die Endstationen nah wohnen, des Öfteren gemacht. Du fährst mit der entgegengesetzten Bahn bis zur Endstation und steigst in die leere Bahn. Ja, das ist auch eine Idee. Ja. Lohnt sich schon ungefähr ab Cottbuser Platz? Genau. Wenn es so 5 Minuten Umweg sind, dann geht das schon. Ja. Ja, es ist verrückt. Aber da hilft nur, Achtung, Wortspiel, sich abzukühlen. Okay. Welches Stichwort fällt dir da ein? Kühler. Ja, Autos haben mittlerweile keinen Kühler mehr, weil es gibt ja E-Autos und die. Nee, meintest du gar nicht. Nein. Okay. Dann was anderes. Wie so eine KI hast du gleich angefangen. Ne? Drückst dann die Stopptaste immer. Hier war eben der Kontrollblick einer Kollegin. Ich hoffe, das war für sie das Zeichen, dass sie uns gesehen hat, dass sie die Alarmanlage nicht einschaltet. Nee, da wäre die Tür schon zu. Ah ja, okay. Ne? Genau. Oh, jetzt kommt hier eine dunkle Wolke. Ich hoffe, wir schaffen es noch im Trocknen. Warte, ich gucke auf den Regenradar. Aber mache ich weiter. Nicht regnen, habe ich schon geguckt. Dann brauche ich nicht gucken. Habe ich schon gescheckt. Super. Nein, wir hatten ja neulich auch Thema Wasser. Das war ja auch ein spannendes Thema von dir. Wasser ist im Moment überhaupt ein Thema. Ja, es ist ein schöner Sommer. Ich liebe es. Ne? Und ich habe neulich gelesen, es gibt einen neuen Cooling Point in Berlin. Hallo. Warte, erzähl weiter. Und deswegen dachte ich mir, können wir mal kurz berichten, kurz und knapp. Ein Cooling Point ist halt auch so eine Maßnahme, um das Hitzeproblem zu bekämpfen oder angenehmer zu machen in Berlin. Ne? Und zwar im Mauerpark gibt es den neuen Cooling Point. Okay, ich habe den gesehen. Hast du? Echt? Also nicht im Mauerpark, ich habe Bilder davon gesehen. Ja, hier ist eins. Ja, weil ich habe nämlich ein ähnliches Beschreib mal. Projekt. Ja, ich kann es beschreiben, weil es ist gar nicht so spektakulär, wie es sich anhört, weil es ist letztendlich nur, ich sag mal, Holzkübel, so Sitzgelegenheiten, aus Nachhaltigkeitsgründen, ja. Holzkübel zusammengestellt mit Sitzgelegenheiten, was so, also eigentlich sieht es aus, als wenn du in dem Bereich vorm Blumenladen sitzt und dann hast du ein Sonnensegel. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, ob dann irgendwie auch noch eine Trinkmöglichkeit mit da eingebaut ist, wobei ich ja nicht mal wüsste, wie die dann befüllt werden soll. Die ist ja in 5 Minuten leer. Ja, also erstmal muss man sagen, das ist jetzt ein Pilotprojekt. Mhm, ne? Und ich glaube, da stehen auch Kosten. Bis Mitte Oktober gibt es das. Weil ich glaube, aufgrund der Kosten war es dann schon nicht mehr interessant für mich. Ja. Wahrscheinlich hat 20.000 oder 30.000 oder was sogar noch mehr. Habe ich hier jetzt gar nicht, ehrlich gesagt. Die Kosten, die standen jetzt gar nicht da. Ich hatte sie irgendwo gesehen. Und es nennt sich Urban Heat Labs, also die Hitzevorsorge in Stadtquartieren und Gebäuden. Und es wird gefördert, genau, vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Ab 2026 soll dann auch noch eine Sprühnebeltechnologie dazukommen, um an heißen Tagen zusätzlich für Erfrischung zu sorgen. Im nächsten Jahr dann. Ne? Ja, hier, Cooling Point laut BZ 45.000 Euro. Wow, krass. 25 Quadratmeter ist das Ganze groß. Es sind auch ein paar Pflanzen mit. Also sind, wer hat ja gerade gesagt, Blumenkübel, genau. Da sind dann Pflanzen vorgesehen. Also die Gießkanne stand hier wohl am Eröffnungstag. Sowas ist tatsächlich schon in sehr ähnlicher Form und viel, viel größer existent. Und zwar am Futurium. Ah ja. Hauptbahnhof einfach mal rausspringen vor dem Futurium, was übrigens auch ein kostenloser Museumstipp ist, kann man sich gerne mal merken. Und wenn man touristisch unterwegs ist, da gibt es auch Toiletten drin, das ist ja auch immer ganz praktisch. Und da ist davor tatsächlich so ein Cooling Point aussehendes Ding schon seit ein paar Jahren. Das ist aber mehr als Garten gedacht. Also da sind ganz viele verschiedene Pflanzen, Nutzpflanzen vor allem, also Obst, Gemüse. Ja. Warum heißt es eigentlich Cooling Point? Können wir nicht Deutsch reden? Ist das so schlimm? Ja, so ist die Zeit heute, Stefan. Eieie. Na, sag's mal auf Deutsch. Kühlpunkt. Das ist ja ein Ort zum Abkühlen. Ein Ort zum Abkühlen, und verweilen, ja. Aber du bestellst bei McDonald's auch noch Kartoffelstäbchen, ne? Ich gehe gar nicht zu McDonald's. Cooling Point, ja. Nee, schön. Also, ja, weißt du, was daran so ein bisschen der Hohn ist? Okay, auf dem Bild sieht es noch okay aus, als Pflastersteins, aber du machst den Boden dicht, ne? Also du versiegelst den Boden, dass da also die Erde nicht mehr atmen kann, und stellst dann irgendwas rauf, was den Effekt, den sonst ein Baum auch auslösen könnte, wieder herstellt. Aber du musst ja erstmal einen großen Baum haben irgendwie. Ja, aber schön, dass sie sich um so eine Sachen kümmern. Ja, das ist eine große Initiative, weil also man sieht da auch irgendwie im Sommer immer in der S-Bahn oder U-Bahn hast du ja diese kleinen Werbeflächen an den Fenstern. Da ist auch öfter so Hitze statt Berlin und was wir dagegen tun. Und weil klar, die Sommer werden immer wärmer und heißer. Dieser jetzt mal nicht, aber noch nicht. Also es wechselt ja stark. Genau. Aber das wird die nächsten Jahre natürlich immer schwieriger. Also ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass es schüttet wie verrückt und 10 Minuten später hast du 45 Grad im Schatten. Genau, ne? Deswegen unser Tipp, geht nicht in Schatten. Nee, bleib zu Hause, genau. Geht doch nicht in Schatten. Da ist, genau. Ja. Ein weiterer Berlin-Tipp, hast du vielleicht auch gelesen, das ICC kann man mal wieder besichtigen. Verrat's doch nicht, dann ist so voll nachher. Naja, das Problem, ja. Mal unter uns beiden, wann ist das? Mag sein Lieblings... das Raumschiff, wie es auch genannt wird. Das Raumschiff, genau. Ja, kann ich euch empfehlen, auf YouTube gibt es eine schöne Doku zu. Ja. Ich glaube, sie ist leider nicht deutschsprachig, aber sie erklärt ziemlich genau, wie dieser Bau damals gedacht war. Da sind nämlich Seele drin, die frei schwingen. Das Gebäude ist aufgehangen irgendwie an 5 Ecken oder so und wird... Das ist schon eine wahnsinnige Architektur, auch für die damalige Zeit natürlich. Total. Ne? Ja. Und immer wieder eindrucksvoll, wenn man nach Berlin reinkommt über diese Strecke und dann da durchfährt. Genau. Wobei es eine Katastrophe wegen des Navigationsgerätes ist. Die Straßen liegen da so nah beieinander in mehreren Etagen, dass das Navi gar nicht weiß, wo man fährt. Genau. Und dann ist man im Tunnel. Richtig. Ja. Aber sag mal den Termin nochmal, also man kann das besichtigen, ne? Freitag bis Sonntag, 12. bis 14. September. 12. bis 14. 49 Stunden, zwei Tage? 49 Stunden ICC für alle. Es sind 33.000 Tickets verkauft worden. Die Seite ist zusammengebrochen, wo man die bestellen konnte. Und auf der Seite steht jetzt, man versucht noch neue Kontingente zu finden. Okay, ne, toll. Klar, also das ist Ich sage toll deswegen, jetzt geben wir so einen heißen Tipp und einfach immer mal auf die Seite gucken, da wird es noch... Also man kriegt da eine Führung durch dieses Gebäude, sieht diese ganzen, lernt diese ganzen Sachen kennen, und falls ihr das nicht hinbekommt, aus Ticketmangelgründen, dann ab in die Shownotes, berlin-podcast.de, da wird ein Link zur Doku dort reinpacken, weil es ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Mhm. Ja. Übrigens, seit 2014 ist das Ding schon geschlossen, also 11 Jahre. Ja, da gab es auch einige Vorschlagsaktionen, wo man sagen sollte, was daraus gemacht werden soll. Und eigentlich schade, dass es jetzt schon 11 Jahre so ist, wie es ist. Ja, weil es ist eigentlich ein schönes Gebäude. Also es ist wirklich, das hat so, das ist ein geiler Stil, man sieht es ja von außen schon. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich auch Brutalismus ist oder nur ein sehr ähnlicher Stil, also... Mhm. Ja, nee, sehr sehenswert. Ja, also vielleicht kriegt ihr ja noch Karten und könnt uns ja mal berichten. Und zur Not lohnt sich auch mal von draußen zu gucken. Ich glaube, das ist ja auch an dieser Unterführung, die wahrscheinlich mittlerweile ja dicht gemacht wurde, wo diese vielen Filme gedreht wurden. Oder ist das andere Stelle gewesen? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ist jetzt Zopp da in der Nähe? Ja, du meinst diesen Tunnel, wo es dann Richtung zentralen Omnibusbahnhof geht? Nö, der ist doch, den haben sie doch sogar ein bisschen aufgefrischt. Der war doch so dunkel und war so bedrohlich, deswegen haben sie ja so einige Endzeit-Stimmungsszenen gedreht. Ja, und ich dachte, glaube, die wollten den dicht machen. Haben sie ein bisschen verbessert. Das war ja immer die Kritik. Aber das ist so in der Ecke, ne? Ja, genau. Ja, genau. Ja, weil dann lohnt es sich nämlich überhaupt generell mal dahin zu fahren, auch wenn man nicht reinkommt. Sich den das Tunnel Ding, da lang gehen. Den Tunnel sich mal angucken, dann guckt man sich mal den Zopp an. Ich weiß jetzt nicht, ob es da irgendwas Tolles zu sehen gibt. Na, Busse. Busse halt, ja. Und man kann sich dann eben auch mal von außen... Das Raumschiff angucken. Ja, das Raumschiff. Genau. Ja. Nee, guter Tipp. Ja, aber wie gesagt, noch ein bisschen Zeit. Tja. Ja. Wenn es keine Karten gibt. Ja, schade. Noch ein Tipp. Nee, noch einen Tipp habe ich nicht. Ich weiß nur, apropos Karten, wenn du für gestern eine Karte für das Robbie Williams Konzert hattest, ja, ist ins Wasser dann musst gefallen. Du morgen hingehen. Ja, das finde ich mal total schwierig, wenn ich überlege, was für einen organisatorischen Aufwand manche Leute dadurch haben. Ja. Weil, also. Also morgen Abend ist Frauenfußball. Deswegen, ey. Aber ich glaube schon, dass nicht alle Leute aus Berlin kommen, die jetzt zum Konzert das gehen. Das ist dann schwierig, ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass da auch Fans lange Zugreisen gebucht haben. Na, definitiv. Oder vielleicht Flüge. Ja. Ja, das ist schon immer echt mega doof. Aber was würdest du machen, wenn das Wetter so bescheiden war gestern Abend? Ja. Na? Und das Classic Open Air wurde auch abgesagt, verschoben, ne? Mit Anna Petrev, wie heißt Ahnung. Die? Neptrevko? Ich habe keine Ahnung. Ich kann den Namen nicht aussprechen, Verzeihung, aber das wurde auch abgesagt, ja. Ja, Wetter ist schon echt manchmal eine Herausforderung. Ja, das dauert auch nicht mehr lange, dann es war doch können jetzt, wir schöneres Wetter machen. Letzte Woche war doch gerade gewesen dieses, so ein Musikfestival. Ja. Hat mich ein bisschen erinnert an Lollapalooza? Ja, auch, aber noch anderes. Das war, glaube ich, gar nicht Wave the Planet? Ja, auch, aber nicht in Berlin, sondern, glaube ich, außerhalb von Berlin. Mit Kalkbrenner und so ein Techno- Dings hat mich ein bisschen Kann an sein. Burning Man erinnert, nur in Deutsch. Okay. Ja. Und da meinst ja du auch in Belgien so, das? War das in Belgien? Das, wo die Bühne gebrannt hat? Ach nee, da war noch ein anderer. Ich glaube, es war in Deutschland eins, möchte ich behaupten. Aber ist auch egal. Ja. Was ich nur sagen wollte, ist, dass das Wetter da natürlich auch zugeschlagen hat. Mhm. Und das ist schon echt. Ja, du kannst nichts mehr planen. Gerade wenn du darauf hinarbeitest. Ne? In den letzten zwei Wochen sind für mich auch einige Termine wirklich ins Wasser gefallen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ganz ehrlich. Am besten, man nimmt sich nur noch irgendwas Indoor-mäßiges vor. Ja, mach's im Winter, da ist schönes Wetter. Ja, auf jeden Fall wird es da konstanter sein und man ist darauf vorbereitet, dass man sich dick und wetterfest anziehen aber muss. Mir ist es lieber, als wenn jetzt 5 Tage 30 Grad sind. Das finde ich. Ja, für jemanden, der nichts macht, der nur zu Hause auf seiner neuen Couch hast du zugehört? Ja. Ja, naja, ich glaube, der Sommer ist ja noch nicht vorbei und der August wird schon noch ein bisschen was bringen. Ich hab gehört, jetzt ganz unverbindliche Information. August und September sollen da aber dann, oder ja doch, später August und September sollen schöner werden. Ja. Sollen der schönere Sommer sein dann. Naja, da bin ich gespannt. Ja. Vielleicht sagen wir dann, ach, war gar nicht so schlecht im Juli, dieser Regen. Genau. Ja? Naja, so ist das. Ja, hast du noch was? Oder sind wir denn zeitlich? Wir sind zeitlich? Gut vorangeschritten, ich glaube. Oh, du, Steffen, ich könnte noch stundenlang sitzen. Ja, es ist super, ne? Also deswegen finde ich, sollten wir das auch öfter machen. Dann würde ich sagen, du hattest ja gesagt, wir müssen vorproduzieren. Was müssen wir? Vorproduzieren. Für den Sommer. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 170. Genau. Nein. Ja, aber wie sieht es terminlich im Sommer aus? Also wir ziehen durch, ja? Wir sind alle 2 Wochen da. Du bist bald im Urlaub. Na, Ende der nächste August, Folge bist du noch da und dann nicht mehr, ne? Das heißt, die 170 mache ich noch mit, die 171 schauen wir mal, ob wir die vorproduziert bekommen. Ja, vielleicht, heute ist es doch scheißegal, wo man ist. Also, ja. Abends im Hotel? Nee, ich bin ja gar nicht im Hotel. Aus Thailand? Nee, wo? Genau. Nee, ich werde an der Nordsee sein. Und nicht im Hotel? In einem Ferienhaus? Oder? Nee, Ferienhaus. Ach nee, das ist das selber. Hauptsache, du hast Internet. War übrigens auch sehr verrückt gewesen, weil ich von meinem Ferienhausanbieter, ich habe im November gebucht, natürlich auch dann schon die erste Anzahlung geleistet und jetzt vor wenigen Tagen die Restzahlung. Auf meine E-Mails hat der Anbieter nicht mehr geantwortet. Oh. Ich habe ganz viele Fragen gestellt, dann habe ich versucht anzurufen und dann durch Zufall erreicht. Der sagte, ich habe gar keine E-Mail bekommen. Na, ich denke, ich drücke auf Antworten. Ja. Also ich kriege eine Mail, drücke auf Antworten und dann kommt nichts mehr. Ja, jetzt habe ich von einer anderen E-Mail-Adresse geschrieben, das ging. Okay. Und da ging auch mit Antworten, also keine Ahnung, war eine Aqua-Mail-Adresse. Ich weiß nicht, was die für einen Spam-Filter haben. Ja, kann ja auch so sein, ja. Da wird irgendwas wohl mit der Mail-Adresse nicht so schön sein. Was ist an BussiBär33 so hässlich? Weiß ich auch nicht. Ja. Und auf jeden Fall, und die sagten, schrieben mir dann eine Mail, Geld ist noch gar nichts angekommen. Sie müssten uns jetzt mal ihre Buchung aus November bestätigen. Wo ich auch dachte, jetzt kommen die, dass ich sie bestätigen soll. Haben die kein Interesse daran, das weiterzufahren? Aber du hast es doch überwiesen, oder nicht? Ja, habe ich auch. Nee, dann müssen wir auf ihr Konto gucken. Ja, die haben, ich glaube, wie der Mensch so tickt, du findest eine Sache komisch, baust dir daraus eine Geschichte und sie haben offenbar gedacht, okay, der hat auf unsere Mail nicht geantwortet. Geld sehen wir jetzt auch nicht. Mhm. Und die Anzahlung, die war gerade einen Tag vorher, hatte ich die gemacht. Ja. Die Restzahlung meine ich. Und alles gut. Also, okay. Also es heißt, das heißt Folge 171, gucken wir mal. Mhm. Vielleicht kriegen wir auch einen guten Gast dran. Okay. Weißt du nicht? Ja, vielleicht. Hier, was ist denn? Zu breit für Sessel. Die Chance, eine komplette Folge übernehmen. Ja, haben wir ja immer noch nicht Wiederbelebung gehabt. Hattest du, aber das brauchen wir ja hier nicht klären. Ja, aber wir gucken mal. Wir kriegen bestimmt mal so einen Gastmoderator wieder ran. Ansonsten, könnt ihr euch auch gerne bewerben, ne? So ja, ist nicht. Wenn ihr Bock habt, sagt Bescheid. Habt ihr ein spannendes Thema, womit man, oder worüber man mit euch reden kann? Oder habt ihr irgendein spannendes Hobby, was ihr euch uns gern vorstellen wollt? Und ich sag mal, im schlimmsten Fall stellt ihr euch hier einfach eine Stunde lang vor. Ja. Kann man auch so machen. Ne? Ja, ich wir freuen uns drauf, wenn ihr uns schreibt. Kontaktmöglichkeiten kennt ihr. Spielen wir es nochmal ein oder so? Nee, das schaffen wir heute nicht, glaube ich. Alles klar, dann spielen wir nichts ein. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zu unserer Lieblingskategorie. Oh ja, das Witzbattle. Ne, René, ich hoffe mal, dass deine Witze besser sind als mein Kaffee heute Morgen. Mal gucken. Ich weiß nicht, wie dein Kaffee heute war, aber ich sag mal so, ich hoffe, dass dein Kaffee nicht so war wie die Witze, die ich heute bringe. Ich habe nämlich ganz tief in den Archiven gesucht. Oh. Ich glaube, ich bin witztechnisch vor der Corona-Zeit. Eieiei. Na, da bin ich gespannt, ob der Humor da noch anders alles war. Alles so alte Liegenschaften, wie man so schon sagen würde. Gut. Na, dann hol mal raus. Alles klar, dann fangen wir an. Meine Ex neulich zu mir: Irgendwann werde ich heiraten und dann werden viele Männer sehr, sehr unglücklich sein. Mhm. Und da habe ich zu ihr gesagt: Wie viele Männer willst du denn heiraten? Ja, genau. Der ist gut, weil am 9.8. bin ich bei einer Hochzeit. Den schreibe ich mal auf. Ja, schreibe ich auf. Ich habe da heute schon den einen gemacht: Vor der Hochzeit ist man ledig, nach der Hochzeit ist man erledigt. Ja. Ja. So. Ach nee, jetzt kommt mein Witz. Ne? Meine Kaffeemaschine ist gestern kaputt gegangen. Sie macht jetzt nur noch Cappuccino. Uiuiui. Ui, ui. Oh. Gut, beim Bewerbungsgespräch. Wie sieht es bei Ihnen mit der allgemeinen Bildung oder Allgemeinwissen aus? Ja, exzellent. Okay, was sagt Ihnen Richard Wagner? Ich liebe seine Steinofenpizza. Ja, ich hab's gewusst. Okay, wir melden uns. Ja. Oh Mann, jetzt kommt einer für dich. Ich bin gerade dabei, ein neues Netzwerk für Waldarbeiter zu gründen. Mhm. Bis jetzt habe ich nur den Gefällt-Button. Okay, sehr gut. So, Stiftung Warentest hat neulich Winterreifen getestet. Mhm. Gut zuhören jetzt. Ne? 4 sind gut, 8 sind sehr gut. An mein Auto passen aber leider nur 4. Ja. Der ist ein bisschen zum Nachdenken. Ja, der braucht ein bisschen. Aber der war gut. Gut, war gut. Also jetzt könnt ihr die Funktion der Rückspultaste in Anspruch nehmen. Ja. Und je öfter ihr zurückspult, umso schneller versteht ihr den vielleicht. Umso klarer wird der Witz. Stefan, noch einen leichten für uns. Ja, Herr Doktor, ich habe ein großes Gerstenkorn. Was soll ich denn dagegen machen? Na, behalten Sie es auf jeden Fall im Auge. Mhm. Mhm. Okay, 2020, wir erinnern uns, Corona. 2020 habe ich mehr Alkohol zwischen meinen Händen verrieben, als in der Kneipe getrunken. Das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings. Oh Mann. Die Ärztin zu Herrn Müller: Bei Ihrer Frau scheint eine kleine Angina im Anmarsch zu sein. Aber Frau Doktor, ruft Herr Müller erschrocken, wir haben doch schon 4 Kinder. Ja, auch schön. So, für mich jetzt der letzte. Der 5. Ja, ich weiß, aber es ist der letzte. Ja. Bonuswitz Nummer 2. Warum heißt es eigentlich, jemanden die Bettdecke wegziehen und nicht jemanden entdecken? Sehr gut, sehr gut. Da wollen wir nur einmal zurückspulen. Ja. Das Studium zum Augenarzt dauert 8 Semester und zum Kapitän auch 8 Semester. Und jetzt fängt es an zu regnen. Auf den Punkt. Genau. Deshalb verabschieden wir uns ganz schnell. Warte, ganz kurz Spruch. Es geht nicht darum, jemanden zu fragen, wie es ihm geht, sondern zuzuhören, wenn er antwortet. Sehr gut. Ich würde sagen, in diesem Sinne. Ja, Grüße an Marc an der Stelle. Ja, Marc, du hast was verpasst. Ja, aber wir wünschen euch schöne 2 Wochen. Genau, und wir hören uns dann in alter Frische. Mit genau. Marc. Tschüss vom hackischen Marc. Bis Tschüss. Dann. Und hier sind die Outtakes. Ich bin wie immer zufrieden mit meinem Pegel. Hier ist windig auf der Dachterrasse. Im wievielten Stock sind wir eigentlich? Im 10. Ich sehe die Fernsehturmspitze. habe den besseren Platz von uns beiden. Du müsstest mir mal die Chance geben, dich einzupegeln. Dazu musst du in diese Keule reinsprechen. Soll ich? Ja, so, so ist doch gut. Okay. Ach, das klingt doch gut, oder? Wunderbar. Geile Stimme, oder? Perfekt. Kann ich gar nicht genug von kriegen. Mega. Ich würde sagen, das ist es. That's it? That's it. Ich habe keine Themen. Ich habe. Du hast alles im Blick? Ich höre dir heute zu. Du reagierst nur. Und ich mache hier nur den Ton heute. Kannst ja nicht alles machen, ne? Genau. Naja, typisch. Take one. Genau. Take one, eine Stunde später. Okay, genau. Müssen wir noch von vorne machen. Take two. Ja. Das war ja in letzter Sekunde. Naja, die Akustik ist ja eine andere. Genau, die Akustik ist ja eine andere. So, sag mal was. Hallo? Was? Hier ist der Stefan. Oh ja, okay. Geil, oder? Gut, dann brauchen wir jetzt einen Aufsager. Hast du irgendwelche. Was machen wir denn? KI, irgendwas mit KI natürlich. Na, gut, dann mach Stopp. Stopp.